Regenwiese. So traurig ist das Lied von meiner ersten Liebe. Oh, die gab an mit meinem Namen und was ich kann. Das Mädchen war kalt wie meine Füße. Das Mädchen war kalt wie meine Füße. Wenn ich schlafen gehe, wünschte, dass ich Flöte spiele. In ihrem Himmelbett spiele ich ein Menuett. Das war mein Blues.